Es gibt ein leidiges Thema, und sind die Umbesetzungen. Im Fall von Johnny Depp, jüngstes Beispiel, Fluch der Karibik, weißer Markus Off. Kann man solche Entscheidungen nachvollziehen? Ärgern sie einen? Natürlich ärgert, weil zumal wir schon 3 Tage daran gearbeitet hatten und dieser Film war ja für Disney, für den Disney-Konzern, für die ich noch nicht viel gemacht habe und auch nicht unbedingt in Zukunft machen möchte. Aber es war eine angenehme Arbeit. Es waren 3 gute, normale Synchrontage. Wir haben es gearbeitet, ich habe es mir angehört und bin, glaube ich, mittlerweile so erfahren, dass ich sagen kann, das war eine gute Arbeit. Das war so, wie ich mir es vorstelle. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Dann wurde wohl eine Vormischung gemacht oder irgendwas und auf einmal hieß es, ich sollte das alles nochmal machen. Irgendwie anders. Irgendwie anders. So, das sind dann so die Informationen, die da kommen. Und da habe ich mich geweigert, das nochmal zu machen. Also, ich finde wichtig, also für mich wirklich wichtig, und ich mal liebe Filme sehr und so, dass die Illusion erhalten bleibt. Ein Schauspieler, wenn er bekannt wird, muss immer dieselbe Stimme haben, wenn wir schon synchronisieren, wenn wir diesen Kompromiss eingehen, damit der Zuschauer sich, das ist doch eine Verarsche, wenn er immer von jemand anders gesprochen wird. Und die Illusion sollte nicht zerstört werden, aber das interessiert offensichtlich niemanden mehr. Da geht es um persönliche Befindlichkeit, gar nicht um künstlerische Sachen oder so. Gefällt irgendjemandem meine Nase nicht, dann ist es halt, bin ich halt weg vom Fenster. Das ist leider so, weil wir Synchronsprecher natürlich auch im Dunkeln sind und keine Möglichkeit haben, uns zu wehren. Wir fahren auf der Mitte der Straße. Der Himmel ist wolkenverhangen. Nach einer leichten Rechtskurve beginnt es plötzlich zu gewittern. Blitze zucken über den Himmel. Auf der rechten Seite steht ein verdorrter Baum. Wir nähern uns und plötzlich schlägt ein Blitz ein, direkt in den Baum, der schlagartig zu blühen beginnt. Der Name Jerry Bruckheimer wird eingeblendet. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 4. Ausgabe des Podcasts Einschalten, Abschalten. Wieder mal mit dabei Leo Braun. Guten Abend und Andreas Peter. Schönen guten Tag. Okay, Jerry Bruckheimer ist eingeblendet und Thema ist natürlich Jerry Bruckheimer. Aber auch Flug der Karibik, weil ja jetzt der 4. Teil rausgekommen ist und immerhin von Bruckheimer produziert ist. Das passt voll zusammen. Andreas, was ist denn eigentlich Flug der Karibik? Gut, dass du fragst. Nein, das ist einfach eine mittlerweile vierteilige Filmreihe, wo auch noch mehrere Teile gedreht wurden. Ja, aber natürlich haben wir uns darauf blendend vorbereitet und auch eine 42-Sekunden-Schnipsel dazu gemacht und die Antwort auf alles sind 42-Sekunden-Schnipsel. So viel Zeit muss sein. Auf jeden Fall. Und den fügen wir jetzt mal wieder hier ein. Namen wie Captain Jack Sparrow, die Black Pearl oder Davy Jones hat mittlerweile wohl jeder gehört. Zumindest sprechen Einnahmen von 2,2 Milliarden Dollar und über 20 Millionen Kinobesucher in Deutschland dafür. Als Motive für die mittlerweile vierteilige Filmreihe dienten die Attraktionen Pirates of the Caribbean aus dem Disneyland und Filme wie Der Rote Korsar oder Der Navigator. Die größte Vorlage für die Figur des Captain Jack Sparrow war Keith Richards von den Rolling Stones. Piraten waren die Rockstars ihrer Zeit, so Johnny Depp. Ursprünglich sollte David Nathan, wie sonst auch, Synchronsprecher von Depp sein, wurde jedoch für die ersten 3 Filme durch Markus Off ausgetauscht. Lediglich im 4. und in den Trailern zum 2. und 4. Teil wurde seine Synchronfassung genommen. Geplant sind noch 2 weitere Episoden der Reihe. Wir haben eine sehr erfolgreiche Serie, die gar nicht so richtig so geplant war, sondern mehr oder weniger mit dem ersten Teil ein Überraschungserfolg wurde. Der erste Teil setzt die Grundsteine der Story. Logischerweise. Ja, also es gibt bisher noch kein Prequel, keine Ahnung, ob das irgendwo noch nachgeschoben wird. Oder stimmt, da gibt es eigentlich eine Story davor, gell? Theoretisch, ja. Bringen die nicht auf schlimme Ideen? Vielleicht im 6. Teil. Nein, im eigenen Teil. Pirates Origins. Was geht's denn da eigentlich? Bei Flucht der Karibik, oder? Also jetzt vom ersten Teil aus gesehen? Ja. Okay, also prinzipiell geht es darum, es gibt den Piraten Jack Sparrow, der momentan kein Schiff mehr hat und auch keine Crew, weil er von seinem Schiff, der Black Pearl, gemeutert wurde und hat deswegen Rache an dem ersten Mate geschworen, nämlich Barbossa. Barbossa. den er ja quasi im Laufe des Films irgendwie umbringen will. Und dann, ja, eigentlich müsste die Folge hinlänglich ja bekannt sein, worum es in dem Film geht. Kann man so sagen, ja. Und da ist noch ein Fluch und ein bisschen übernatürlich und ein bisschen Elizabeth Swann. Wie ist die? Elizabeth Swann, die heißt so. Ja, aber die Schauspielerin. Oh Gott. Keira Knightley. Keira Knightley, ja. Ist, oh Gott. Und Orlando Bloom und als natürlich William Johnny Turner. Depp, logischerweise als Dings, stand, war auch in 42 Sekunden bestimmt drin. Das ist richtig. Ja, Geoffrey Rush als Barbossa, also eine ziemlich exquisite Besetzung. Sollte man meinen, ja, das ist richtig. Also zumindest im ersten Teil. Im vierten Jahr, also in den ersten drei Teilen, im vierten Teil ja nicht mehr, weil da sind dann Orlando Bloom und Keira Knightley gegangen worden. Ja, aber da kamen dann ja Leute hinterher. Penelope Cruz ist auch nicht gerade unbekannt und als Blackbeard war es ja dann immerhin... Ian McShane. Flug der Karibik. Wodurch? Warum war das denn so erfolgreich? Hatte man nicht geplant, aber warum ist es denn so eingeschlagen? Der erste Teil? Ja. Ich nehme an, durch den guten Cast, insbesondere halt Johnny Depp als Jack Sparrow, was mittlerweile ja auch durch die Teile danach immer mehr auf ihn zugeschnitten wurde, weil er quasi so die Cash-Cow von der Reihe ist. Ja. Ist ja auch so ziemlich, wenn man sich mal überlegt, so die Figur des Kinos der letzten 10 Jahre oder so. Ja, genau. Es gibt ja keine, die so viel, so erfolgreich, gut, Harry Potter, aber der ist ja als Person jetzt nicht so super spannend. Ja. Das ist halt bei Jack Sparrow auf jeden Fall der Erfolg von der Flut der Karibik-Reihe, wie sehe ich auch so. Ja, da wurde Johnny Depp ja auch viel Freiraum gelassen, wie er die Rolle gestalten will und deswegen, das hat er auch ganz gut gemacht. Ja. Also. Wobei ich dann gehört habe, dass Walt Disney war dann, als sie das erste Mal diesen Film dann gesehen haben, die Chefetage da, gar nicht mal so begeistert, haben ihnen gesagt, er würde das zu schwul spielen und das finden sie so nicht in Ordnung. Okay. Und dann hat er, was hat er denn gesagt? Das kann ich nicht sagen. Jede Rolle schwul oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas hat er gesagt. Mhm. Ja, war der erste. Und wie fandest du ihn? Der erste war super, auf jeden Fall. Also von der Story her war der auf jeden Fall von den Teilen bisher auf jeden Fall am besten. Und wir gehen chronologisch vor, wir sagen jetzt nicht, wie wir die anderen. Okay, gut. Also, verrat's nicht. Nee, also die Story war auf jeden Fall genial und die Charaktere waren super. Und bei den Kämpfen, die es da natürlich gab, hat man noch irgendwie so mitgefiebert, weil man wusste ja nicht, damals wusste man ja nicht, dass es weitere Teile geben wird. Und deswegen wusste man auch nicht, wie es irgendwie ausgeht. Ja. Ja, und das war, ist ja auf jeden Fall, was ich bei Thor kritisiert hatte. Genau. Dass da so viel nicht gepasst hat, das hat halt hier einfach alles gepasst. Die Musik war brillant. Von Hans Zimmer kann man auch mal erwähnen. Hans Zimmer. Super gute Musik, dann. Das wäre mir nichts mehr. Schauspieler natürlich perfekt. Man kannte das alles nicht. Es war irgendwie auf dem Meer. Wie viele Filme gab es vorher schon auf dem Meer mit Booten? Also in der letzten Zeit so nicht und mit dieser Qualität von Kameras auch nicht. Das war hammergut. Die Aufnahmen einfach von den Booten finde ich schon immer so cool. Die Story war durchaus gut. Auch ziemlich sehr, sehr gut sogar. Auch in sich schlüssig, das ist ja die Sache. Ja. Obwohl es ein bisschen übernatürlich würde und vor allem aber klar, auch. Ja, klar, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, ja. Solange es nicht plötzlich Menschen größer werden. Götter. Vor allem waren eben auch die Dialoge einfach extrem lustig. Die waren so gut. Ja. Die Witze waren einfach, die waren lustig. Eine Sache, die nicht selbstverständlich ist bei der Flucht der Karibik-Reihe. Ja, klar, was halt auch im Laufe der Zeit haben sich diese Johnny Depp-Sprüche einfach irgendwie abgewaschen. Nein, wenn man das erste Mal dieses, er kommt dann an, steigt dann von seinem Boot, das da untergegangen ist und überzeugt dann diesen Typ, wie dass er kein Geld zahlen muss oder klaut sich dann das Geld halt wieder oder vergessen Sie das mit dem Namen und dann wir die zu diesem Boot dahin, zu Endeavor oder wie heißt das? Bitte? Endeavor, dieses Boot, Schiff. Warte. Der zweiten erst, glaube ich. Nein, das kommt auf jeden Fall in der ersten. Das ja, jedenfalls will er die da. Die Dauntless ist am besten gerüstet in diesen Gewächern, aber mit der Geschwindigkeit der Interceptor kann kein Schiff starten. Genau, und dann wird die dann so überzeugt und so weiter. Das ist so gut gemacht und dann spielt man das im dritten einfach nach. Das ist nicht mehr lustig. Im dritten? Das ist einfach dieselbe Szene nochmal. mit diesem, wir müssen das Herz bewachen in der Truhe. Oder wir müssen die Truhe bewachen. Dann macht er denselben Witz nochmal. Egal, da sind wir noch nicht. Genau, da sind wir noch nicht. Da können wir noch so, also erster, ganz toll, super erfolgreich auch. 6 Millionen Einwohner. Einwohner. Besucher. Größte Stadt Deutschlands. Also. Ja. 6 Millionen Besucher. Auch bei IMDb hat er von der Reihe bisher am besten abgeschnitten mit einer Wertung von 8,0. Ja. Was ja durchaus ganz gut ist. Genau. Und dann super erfolgreich, eine Originalstory quasi. Obwohl die ist basierend auf einem Themenpark, was jetzt auch. Genau, ja. Also es wurde ja auch in den 42 Sekunden erwähnt, dass es auf eine Attraktion im Disneyland zurückzuführen ist, weil die auch Pirates of the Caribbean heißt. Ja, und jetzt aber verändert wurde halt logischerweise auf den Film, aber so ein bisschen hat sich da ja dran auch orientiert. Genau, es ein paar Szenen, die im Film vorkamen, kamen ursprünglich im Themenpark vor und mittlerweile auch umgekehrt. Also viele Szenen aus dem Film wurden halt dann quasi in diese Attraktionen mit übernommen. Mhm. Ja, jedenfalls, es ist jedenfalls nicht irgendwie nur blöd basierend auf einem Buch oder auf irgendwas, einfach Prequel, sondern es ist halt mal eine originäre Story, was ja schon mal eine tolle Sache ist. Wobei es auch ein Buch zum Film gibt, das wurde aber erst danach geschrieben von Rebecca und Wolfgang Holbein. Gibt es eigentlich in Amerika auch eins? Oder keine Ahnung. Oder nur in Deutschland? Das weiß ich tatsächlich nicht. Jedenfalls, super erfolgreich, 6 Millionen, zwei goldene Leinwände, wie der Fachmann sagt. Da muss natürlich Hollywood einen nachlegen, vor allem auch Bruckheimer, und einen zweiten Teil drehen. Ja, und das ist so quasi der Anfang der Leidensgeschichte von Fluch der Karibik. Ja. Weil ab da wurde es einfach nur noch schlimmer. Na, wobei der zweite, den finde ich noch so in Ordnung. Ja. Es gab noch ein paar neue Ideen, die auch so halbwegs in Ordnung waren. Die Witze haben sich noch nicht so sehr wiederholt. Kriegst du die Story zusammen? Versuch mal irgendwie kurz zusammenzufassen. Das ist bei den Filmen immer so ein bisschen doof bei Flug der Karibik. Wen gibt's da alles? Also es gibt plötzlich halt den fliegenden Holländer. Davy Jones. Ja, das Boot und ja, Davy Jones. Der muss eben da rumfahren immer. Kommt da das mit dem Herz schon vor? Nein. Mm-mm. Nee. Nee. Ich kann die zweiten und dritten kann ich eh nicht auseinanderhalten. Jedenfalls, der war ja so knapp danach hintereinander gedreht worden. Ja, die sind ja auch aneinander hängend, so quasi. Doch, das ist nicht mit dem Herz, natürlich ist es da schon. Genau, und dann müssen die halt, Davy Jones ist halt irgendwie hinter Jack Sparrow her und deswegen versucht halt Jack Sparrow das Herz von Davy Jones, das in einer Holztruhe verborgen ist, zu zerstören oder zu finden, zumindest damit er irgendwie so eine Erpressungsgrundlage hat, dass er dem nichts antun muss. Und dann gibt es halt noch die verschiedenen Parteien wieder mit Will Turner und Elizabeth Thorne und Barbossa und alle haben irgendwie ihre eigenen Interessen letztlich im Sinn. Und dann durchmischt sich die Story so ein bisschen. Sie wird schon ein bisschen beknackt. Aber zumindest fand ich die Idee, ich finde diesen Davy Jones cool. Mhm. Fand ich nur eine nette Idee, sah irgendwie damals auch voll neu aus, so hat man noch nicht gesehen, Tentakel im Gesicht und so. Ja, ja. Das, dann dieses Würfelspiel, also ein paar Sachen haben mir echt gut gefallen da. Witze waren halt auch noch nicht so schlecht, fand ich. Ja, die waren noch okay. Das war alles noch so halbwegs frisch und so weiter, deswegen hat der noch funktioniert. Er war nicht mehr so neu und so toll und so, weiß ich nicht, wie beim ersten Teil, aber es hat noch alles gut funktioniert und war noch gutes ich war zumindest noch guten Mutes, dass alles gut wird. Mhm. Aber dann war dieser Film noch erfolgreicher als der erste Teil. Zumindest von den Einwohnerzahlen, wollte ich schon wieder sagen, von den Besucherzahlen her, oder? Ja, und vom Einspielergebnis weltweit. Ja, das folgt ja daraus. Ja, nicht unbedingt, aber wenn es 3D ist, ist es ja nicht mehr so. Okay, und bei IMDb hat er ein bisschen schlechter abgeschnitten als der erste, also nochmal, der erste war 8,0, der zweite ist jetzt bei 7,3. Ich fand den zweiten auch tatsächlich irgendwo schlechter als den ersten. Ja, ja. Weil es halt der erste hatte halt so frische Ideen und weil es nicht mehr neu war vieles und dann, neu gemacht, genau. Und der zweite war die Story war halt einfach auch beim ersten noch besser. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und ich fand, im zweiten waren halt viele Schwachstellen. Allein dieses immer auf dieser Insel dann noch rumlaufen und so weiter, das fand ich dann schon irgendwie doof. Ja, Anfang und dann mit diesem Rad, wie sie da rumrennen, das ist so blöd auch witzig gemacht. Und dann dieses Johnny Depp bewegt sich so ein bisschen schwul rum, läuft rum und so. Und das dann so kommt auf dieser Insel, da ist da viel zu übertrieben dargestellt und so weiter, nur noch, teilweise Witze einfach nur noch darauf aufgebaut, das fand ich beim ersten nicht so krass so und im zweiten einfach da dann übertrieben schon. Ja, dieser ganze Inselpart fand ich doof. Und die Story verheddert sich halt irgendwann beim zweiten. Zum dritten wurde es ja dann noch schlimmer, bitte? Im zweiten fängt sie an, ja. Ja, da, dass eben jeder seine Interessen hatten. Genau. Und, ja. Aber ja. Da im zweiten ging es noch. Zweiter war gut. War okay, gut. Gut, okay. So zwei Minus, sagen wir. So zwei Minus. Ja. Und ja, das war ja schon geplant, dass das eine Trilogie werden soll, aber natürlich, wenn der zweite Teil noch erfolgreicher wird als der erste, muss ja eine Trilogie draus werden. Auf jeden Fall. Und dann kam der dritte Teil. Yay, der auch der längste der Reihe ist mit, glaube ich, 160 Minuten. Oh Gott, ja, stimmt, der ist ewig. Also ich kann kurz nochmal nachgucken. Mit 162 Minuten dauert der dritte tatsächlich, also 2 Stunden und 40, das ist schon verblüffend lang, also grenzt schon fast an der Herr der Ringe. Mit dem Unterschied, dass der Herr der Ringe toll ist. Okay, bei Flucht der Karibik 3, ja, da hat sich die Story dann am Ende nur noch verheddert. Und zwar weiß man am Ende einfach gar nicht mehr, wer was jetzt wie von wem will. Ja. Es gibt einfach am Ende so viele Parteien. Und jeder spielt ja noch für jeden anderen irgendwas anderes. Und da gibt es dann noch, also man hat ja im ersten, war ja auch schon, jeder hat für sich gekämpft und so weiter. Aber da konnte man ihm noch folgen, weil da gab es nicht so viele Personen und so weiter. Und plötzlich gibt es dann noch den Davy Jones natürlich, dann da noch ein paar Leute. Dann die Bruderschaft. Den Vater, dann die Bruderschaft natürlich, den Chef in der Bruderschaft, den Vater von Jack Sparrow. Dann, und gut, der hat nicht so viele Interessen, aber... Ja, aber der kommt vor. Ja. Kann man so sagen. Und jeder hat halt irgendwie so seine Interessen und das macht einfach keinen Sinn mehr. Und dann beim dritten, ganz, ganz schlimm, was mir da unfassbar schlecht gefallen hat, war das dann auch immer noch so eine Aussage versucht wurde zu treffen. Es würde dann ständig, man muss sich jetzt für eine Sache entscheiden. Ach nee. Ach, man muss jetzt, wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Ach, wir müssen jetzt, keine Ahnung, uns verraten. Wir müssen uns jetzt opfern. Wir müssen jetzt dies, wir müssen jetzt das. Das sind so viele Ansätze ständig mit irgendwelchen noch Moral und irgendwas Werten reinzubringen, damit man auch sagen kann, hier, wir unterhalten die ganze Familie und alle sind gut aufgehoben. Das ist supi für alle und... Kurzer Funfact zum Vater von Jack Sparrow, das ist ja Keith Richards von Rolling Stones, der, wie wir in den 42 Sekunden gehört haben, ja eine große Vorlage zu der Person Jack Sparrow war, so wegen Rockstar und so. Mmh. Ja. War das der? Ja. Das wusste ich gar nicht. War ja. Krass. Ja, beim dritten verheddert sich die Story, weil einfach nur noch unübersichtlich, weil es einfach zu viele Leute gibt, die für jeden was anderes spielen. Und Witze sind überhaupt nicht mehr lustig. Genau, es ist einfach auch so zwingend lustig gewesen. Dann so, es gibt vielleicht so ein, zwei Szenen natürlich. Mit Jack Sparrow ist halt relativ einfach, lustige Szenen zu machen im Grunde. Ja. Und das geht natürlich, aber ja, ist nicht mehr so lustig. Die Dialoge sind nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr originell, überhaupt nicht mehr originell im dritten Teil. Man hat das einfach alles schon gesehen, die Musik ist dann zu laut oder naja, da geht's auch noch. Also viele Sachen funktionieren da nicht mehr und man merkt einfach, dass die Story da zu einem Ende kommen sollte und keine neuen Ideen mehr da waren. Genau, es ist quasi irgendwo die logische Fortsetzung vom zweiten Teil, weil der zweite Teil irgendwo nach dem Ende geschrien hat, gerade weil Jack Sparrow ja sich, wollen wir das spoilern? Im zweiten Teil kann man eigentlich schon was verraten, oder? Ich meine, wer hört einen Podcast über Flucht der Karibik, wenn er keine Teile gesehen hat? Also er hat sich ja in den Kraken geschmissen. Heißt es jetzt Krake oder Kraken? Das fand ich lustig. Und deswegen musste ja irgendwo da ein Ende kommen. Also was ist mit Jack Sparrow jetzt passiert und so weiter. Und das wurde ja auch im dritten auch geklärt, aber irgendwie auf so eine dumme Art und Weise. Nämlich, dass er halt einfach er ist am Ende der Welt oder in der anderen Welt. Da wird's halt dann komplett. Im ersten Teil gab's Übersinnlichkeit mit irgendwie Piratenschatz und der hat einen Fluch und so weiter. Okay. Im dritten Teil gibt's keine Realität mehr. Das ist Totenwelt, Göttin, Krabben. Welche Krabben? Göttin verwandelt sich in Krabben. Ach so, das natürlich, klar, kennt man ja. Da gibt es einfach nur noch übersinnliches Schrott, Mist und die ganze, natürlich Davy Jones als Gegner ist komplett ja nicht mehr realistisch. Also das ist dann einfach too much an der Stelle. Nee. Nee. Ja, also im ersten war es halt noch so irgendwie mythisch und man hat es irgendwie noch so angenommen, weil es einfach so, es war noch gemäßigt. Ja, so kann man sich so eine Sage halt vorstellen. Es ist halt irgendwie eine schöne Geschichte so erzählt, die irgendwie mit bisschen Realität, ein bisschen Traumwelt hat, aber am Ende sagen wir nur noch Traumwelt. Es muss ja nicht alles in der Realität sein, aber es kann ja schon irgendwas Tolles haben, aber nicht einfach sowas von krank, weil das war wirklich tatsächlich einfach nur noch übertrieben. Ja. Und damit kommen wir auch direkt zum vierten Teil. Ja, es gab keine Ideen mehr, deswegen hat man dann nach einem, der dritte hatte dann weniger Besucher, irgendwie wieder wie so auf dem ersten Niveau, also 6 Millionen irgend sowas. Ja. Und auch eine schlechtere Wertung bei IMDb, nämlich von 7,0. Ja, aber trotzdem natürlich 6 Millionen ist immer noch extrem guter Wert für Deutschland an Besuchern. Und eine Trilogie, wo jeder Film mindestens 6 Millionen hatte, da muss man ja eine Fortsetzung drehen. Auf jeden Fall, am besten noch eine Trilogie. Eine super Idee. Und was macht man? Man dreht noch eine Trilogie. Genau, und man wirft ein paar Leute raus und holt sich dafür neue. Ja. Also Orlando Bloom natürlich nicht mehr dabei, Keira Knightley nicht mehr dabei, stattdessen Penelope Cruz. Genau, Ian McShane ist auch noch neu mit dabei. Ja, also der Cast wurde halt irgendwie ein bisschen ausgetauscht. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr, sehr guter Cast. Ja, Penelope Cruz kann man nichts gegen sagen und mal frischer Wind reinzubringen wäre jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Und man hat ja auch gesagt vorher, dass es jetzt sich so ein bisschen distanzieren wollte vom zweiten und dritten Teil. Auf welcher Basis wurde nicht gesagt, aber wahrscheinlich diese Übersinnlichkeiten, dass es so ein bisschen durchdreht ineinander, hat man versucht für den vierten Teil wegzulassen. Das hat auch zumindest an der Stelle so ein bisschen geklappt. Nichtsdestotrotz fehlt diesem Film jegliche Idee. Ja. Und man nimmt dann einfach so das Erstbeste, was einem bei so einem Brainstorming vielleicht dann einfällt. Ein bisschen Voodoo und ein bisschen Flaschenschiffe und dann noch irgendwie Jungbrunnen. Okay. Gut, der Jungbrunnen kam ja schon im dritten Teil vor. Also im Grunde bauen die Teile an sich schon aufeinander auf. Ja, es wird immer Cliffhanger einfach gebaut und ob die jetzt fortgesetzt werden oder nicht, wird dann auch nicht gesagt. Aber ja, nee, aber so halt am Ende sucht er halt, am Ende vom dritten Teil sucht er nach einem Jungbrunnen und der im vierten sucht halt immer noch danach. Ja, trotzdem ideentechnisch nicht so. Dann natürlich noch mehr Jungfrauen reingemixt. Ja. Und ja, irgendwie so eine Story noch dran gebaut, dass wieder jeder irgendwelche Interessen verfolgt und irgendwie ein bisschen konfus, aber nicht mehr ganz so. Und so, dass man gerade noch durchblickt. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Man hätte im Grunde nach dem ersten Teil aufhören müssen. Aber ja, man kann ja eine Fortsetzung machen, aber dann soll man sie wenigstens durchdenken und so eine zweite, okay, dann so abdriften ist Schwachsinn, aber na, ich weiß nicht. Ja. Im vierten, jetzt hat man halt einfach keine Idee mehr, das soll man dann auch einsehen irgendwann. In einer Trilogie kann auch mal Schluss sein, ohne dass man weiter dreht. Ja, also soll tatsächlich noch ein fünfter und sechster Teil gedreht werden. Angeblich ist das Drehbuch vom fünften Teil auch schon fertig, aber Johnny Depp weiß noch nicht, also er hat noch keine Lust, weil er hat gesagt, irgendwie Fluch der Karibik soll jetzt erstmal was sein, was erstmal wieder länger auf sich warten lässt und nicht jetzt direkt nochmal nach. Was Besonderes sein, ja, dass nicht einfach ständig Filme von Fluch der Karibik kommen. Ja, was ja auch durchaus Sinn macht. Ja, eben. Ja. Fluch der Karibik wurde in richtigem 3D gedreht. Ja. Was sagst du zum 3D? War okay, aber ich fand's nicht notwendig, muss ich sagen. Notwendig war es nicht, das ist richtig, aber gut. Und dann keine Szene, das war dann so ein bisschen mit diesem Schwert in die Tür, was man ja auch im Trailer sieht. Ja. Die Szene fand ich, die sah nicht mal besonders gut aus dann. Nee, das war so die einzige, wo so das 3D so wirklich ins Auge gestochen hat. Ja, aber das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Also es gibt ja Filme wie Avatar, die auf das 3D quasi getrimmt sind, um einfach mal mit rumzuprahlen. Und bei Fluch der Karibik läuft das quasi so nebenher. Er läuft in 3D und es ist auch jede Szene in 3D Tiefe, gedreht. Ja, das ist natürlich immer cool, diese Tiefe zu sehen. Das ist ja eigentlich viel cooler, als wenn einem was entgegenfliegt, dass der Raum einfach nach hinten geht und dass man das sieht. Aber ich weiß immer nicht, ob ich dafür so viel mehr Geld zahlen will. Das ist das Problem. Also es hat auch die Kinokarte hat wieder 10 Euro gekostet. Ja. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Ansonsten gibt es ja wieder eine neue Depp-Synchro. Also davor war es... Ja, es gibt eine neue Depp-Synchro, weil normalerweise war es ja David Nathan nicht, sondern halt Markus Off, wie wir auch in den 42 Sekunden gehört haben. Yep. Und jetzt ist es wieder David Nathan geworden. Weißt du warum? Weil der Off sich verstritten hat, oder? Mit den Walt Disney-Leuten, oder? Ich weiß es nicht, ich frag dich. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Gerüchte streuen. Nee, ich glaube, das war, ja, jedenfalls gibt es Markus, heißt er Markus Off? Markus Off, ja. Markus Off macht es nicht mehr, sondern Johnny Depp, da gab es ja schon bei den Trailern immer. Das ist nicht Markus Off, sondern Johnny Depp. sondern David Nathan. So. Ja, da gab es ja vorher schon ganz böse, böses Rum, also beim Trailer, dass es nicht mehr passend so, und das fand ich ja auch, dieser Trailer war ganz, ganz schrecklich, die Timing, das Timing hat überhaupt nicht funktioniert. Die Witze waren noch unlustiger als denn je, könnte man sagen. Und ja, irgendwie weiß ich nicht, ich hatte dann auch nicht so richtig Lust. Wobei ich tatsächlich schon Lust hatte, mal wieder was aus dieser, also sowas mit diesen Piraten und Schiffe und so weiter zu deswegen sehen. Deswegen hast du alle vier Teile hintereinander geguckt. Sehr gute Idee. Nee, das habe ich wegen dem Podcast gemacht. Ach so. Unter anderem. Nee, eigentlich nicht. Ja, war schon in Ordnung. Aber der vierte Teil war furchtbar. Was hat dich denn daran so ganz besonders gestört? Also einfach, dass es nichts Neues gab, oder? Ja, war nichts Neues, und man hat dann die Witze, es wurde dann jeder Witz nochmal aufgewärmt mit, ah, er flieht ja immer so lustig und hat sich dann immer so lustige, denkt sich spontan irgendwelche Fluchtwege aus, deswegen sitzt er jetzt beim König und dann klettert er an die Decke mit einem Seil und an den Kronleuchter und flieht dann da so rum und dann tönt die Musik da viel zu laut, obwohl die Sache überhaupt nicht spannend ist. Dann ist dieser Film die ganze Zeit so komisch voraussehbar, jede Szene, also die Story natürlich. Dann gibt es da diese komischen Meerjungfrauen, wobei die Szene tatsächlich die beste ist. Die Meerjungfrauen sind tatsächlich, auch wenn ich die Idee grundsätzlich doof finde, weil Meerjungfrauen ist schon ein bisschen naheliegend, wenn man schon so einen Scheiß macht. Aber die funktionieren tatsächlich noch am besten. Diese ganze Nebenstory halt mit dem, da gibt's ja noch so eine Art, also die laufen ja den ganzen Film über eine Insel. Und da läuft eben halt noch so ein anderer Priestertyp mit und der verliebt sich dann in so eine Meerjungfrau. Und da kommt dann halt eine ewig lange Story hinten dran, die einfach nichts mehr mit Fluch der Karibik zu tun hat. Und auch keine vernünftige Auflösung hat im Grunde. Genau. Ja, vielleicht ist Cliffhanger für den fünften Teil, man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das Ganze, was wir jetzt gerade machen, irgendwie meckern auf hohem Niveau ist, weil ich war ja gestern im Film und da war tatsächlich im Kino, war echt Stimmung. Also die, es waren nicht wirklich viele, weil es halt dieses eine Kino ist, halt, was halt nie viele Besucher hat. Aber die da waren, die haben sich echt gefreut, die haben auch über die Witze gelacht und so weiter und ja, die fanden die Kampfszenen auch toll. Ja, war bei mir auch. In meinem Kino, ich war ja in der Mitternachts-Review drin. Ja. Und das war relativ voll schon das Kino und ich glaube, es wurde dann sogar noch ein zweites Kino freigeschaltet oder irgendwie sowas. War ziemlich voll. Und die waren auch alle ziemlich gut gelaunt und einfach so über Witze gelacht, die ich einfach überhaupt nicht lustig finden würde. Nie. Und auch das 3D fanden halt, gab wirklich auch welche, die das 3D zum ersten Mal gesehen haben und die waren natürlich da erstmal geflasht davon. Ja, das ist klar. Aber naja, ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass wir mittlerweile schon zu viele Filme gesehen haben oder dass wir zu oft irgendwie Fluch der Karibik gesehen haben oder zu genau, weil ist ja wirklich so, für unser Alter haben wir einfach schon relativ viele Filme gesehen, die du ja noch mehr als ich. Und deswegen haben wir irgendwo alles schon mal gesehen. Es gibt halt ja, aber nicht, trotzdem kann das Mainstream-Kino immer noch neue Ideen bringen und ich finde, Inception zeigt's. Ja, und Witze kann man sich halt auch neu ausdenken. Da waren vielleicht 3-4 gute Witze, die tatsächlich irgendwie halbwegs lustig waren, drin und ansonsten war das alles so blöd und ich meine, im ersten hat das einfach auch funktioniert. Wieso kann man das nicht? Aber war das nicht auch irgendwie ein bisschen naiv von uns, in den vierten Teil reinzugehen und zu hoffen, dass es neue Ideen hat? Ja, aber man kann doch, wieso soll das nicht funktionieren? Ich finde, natürlich kann ein Film, oder dass wenigstens die alten Sachen wieder gut funktionieren, dass die Witze, dass dann wenigstens eine coole Flucht von Jack Sparrow ist und nicht wieder so ein bisschen einfach aufgewärmt vom ersten Teil oder vom zweiten. Und im dritten, also das ist quasi immer die gleiche Flucht. Immer dieselbe Flucht. dass sowas dann halt passiert und dass man dann einfach diese langweiligen Ideen, dass man dann eine Voodoo-Puppe von dem nimmt. Was soll das denn? Das ist doch nicht lustig, das ist doch nicht neu, das ist doch nichts. Ja, ja, eben. Also es macht nicht wirklich was neu. Und das ist, glaube ich, auch das, was in den Film ankreiden kann. Ende ist so nervig. Ja gut, das sollten wir vielleicht nicht spoilern, was nee, da aber ist. Aber es ist nervig, das sollte jeder wissen. Ja, das kann man sagen. Aber irgendwie, ich glaube, man sollte ihn trotzdem gesehen haben, einfach um sich in dem Bereich einfach eine Meinung zu bilden, weil es halt Fluch der Karibik ist. Ja, das kannst du zu jedem Film sagen. Nee, aber bei Fluch der Karibik ist es halt einfach, das ist wirklich ein Film, der irgendwie polarisiert. Also ich kenne auch Leute, die den ersten Teil total scheiße fanden. Was? Ja. Ja. Gottlose Heiden. Ja, den ersten davon muss man gesehen haben, so, aber dann nach, ich weiß nicht, ob man das gesehen haben muss. Ja, sagen wir so, wer den dritten, glaubst du, es gibt Leute, die den dritten toll fanden? Vielleicht. Also die ihn gut fanden, gibt es bestimmt, oder? Wenn die den gut fanden, dann sollten sie auch den vierten sein. Ja. Dann freuen sie sich. Ja, es ist ja zumindest, man hat Jack Sparrow wieder, das ist ja, ja für gut. Viele schon so, ach ja, er wieder. Schön. Ja. Und der ist ja, die Figur ist ja auch eine super Sache. Ja, das kann muss man sagen, sagen wie Johnny Depp sie spielt und so weiter. Aber da muss halt auch irgendwie was drumherum sein, das funktioniert und so weiter. Und das ist halt in diesem Film einfach tatsächlich. Man kann nicht einfach nur Johnny Depp zeigen, also als Jack Sparrow, und ja. Die Story einfach mal außen vor lassen. Wie fandest du denn Penelope Cruz? Überraschend gut. Ich hatte mir eigentlich anders. Es ist ja quasi, sie löst quasi irgendwo Keira Knightley ab. Es ist nicht die gleiche Person, aber es ist mal wieder so weibliche Hauptdarsteller und da knistert es wieder zwischen ihr und dem Jack. Ja, aber auch wieder nicht so richtig. Ja, typisch halt, wie man es halt kennt, ne? Ja. Aber fand ich ganz gut. Familienunterhaltung von Disney. Genau. Auch noch ein lustiger Funfact, was das betrifft. Penelope Cruz war während der Dreharbeiten schwanger und musste in manchen Szenen von ihrer Schwester gedoubelt werden, Monica Cruz. Echt, der ist Monika? Ja. Das finde ich das Funste an dem Fact. Bitte? Nee. Ja, Penelope Cruz hat mir auch gefallen. Also so als Figur hat sie funktioniert. Natürlich, nur als Figur. Natürlich als Figur. Nee, die war gut. Und... Ja, wie gesagt, halt die Meerjungfrauen, die haben mich auch halbwegs versöhnt. Auch nur als Figuren. Diese eine Szene, natürlich nur als Figuren. Weil sie eine nette Idee haben, dass sie gesungen haben. Weil das gleich kulturellen Beitrag in das Ganze gebracht hat. Wenn sie singen. Singen ist Kultur. Mhm. Film ist auch Kultur, also der ganze Film ist sowieso Kultur. Das ist eigentlich schwachsinnig. Ja, auch Kult, weil Flute Gräbig ist mittlerweile Kult. Ja, aber hast du Lust, nach dem Film den fünften zu sehen? Ehrlich gesagt nein, aber ich muss ihn mir wohl angucken. Warum? Machen wir darüber einen Podcast? Nee, das nicht, aber es ist, ich weiß nicht, ich fühle mich bei solchen Sachen immer irgendwie gezwungen. Ich muss auch in alle Marvel-Filme gehen und so weiter. Ja. Ich werde auch irgendwie in Spider-Man 4 gehen müssen. Ja, aber obwohl, da würde ich auch wieder, gucken wollen. Der dritte war ja schon wieder doof, aber naja. Der dritte war auch überladen, aber es ja, aber ist das, eine andere irgendwie werden die dritten Teile von, na egal. Dritten Teil ist grundsätzlich komisch. Ja, da gab es mal eine lustige Theorie, dass es immer schlimm ist und dass der erste, der, wo es bei so einer Action-Comedy-Zeugs oder Superhelden-Verfilmung in einer Trilogie der dritte Teil gut werden könnte, könnte jetzt bei Batman kommen. Man hat noch Hoffnung auf Christopher Nolan. Ja, ja, da habe ich auch Hoffnung drauf. Das schafft er bestimmt. Ja, gucken wir mal. Ja, also wirst du irgendwie in den fünften Teil gehen? Oder dann später noch in den sechsten? Ich sage jetzt mal nein, aber ich habe auch so die Vermutung, dass ich am Ende dann schwach werde und da reingehe. Ja. Aber ich guck mal, ich werde da zumindest nicht in die Mitternachts-Review reingehen. Ja gut, das macht man auch nicht mehr. Soll der war schon schlecht. Soll irgendwie Ende 2012 oder 2013 wahrscheinlich rauskommen? Also Jack Sparrow meinte eigentlich nicht 2012. Jack Sparrow meinte das? Jack Sparrow, Johnny Depp meinte das. Ist komisch, fängt beide mit J an. Ja. Ja, also hat gesagt, eher 2013. Ja, sollen sie mal machen. Schauen wir mal. 2012 wäre schon wieder ein bisschen knapp, dann müssen sie bald mit den Dreharbeiten anfangen. Und ja, und grundsätzlich, also so Piraten und sowas könnte ja schon funktionieren und so ein wiederkehrender Charakter, wie mit Johnny Depp. Und wenn das alle 5 Jahre mal rauskommen würde, hätte ich auch eigentlich nicht so viel was dagegen. Und deswegen finde ich die Idee von Johnny Depp jetzt gar nicht so schlecht, mal zu sagen, hey, ich würde sie da machen, aber wartet jetzt erstmal ein bisschen und haut nicht einfach wieder 3 Teile hintereinander raus. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie sagen, hey, Johnny Depp wartet, ja gut, dann nehmen wir einfach einen anderen Charakter. Ich glaube, das dürfen sie sich einfach nicht leisten. Nee, Johnny Depp wird sie einfach überhaupt nicht verkaufen. Deswegen, der den vierten Teil noch halbwegs am Laufen hält. Deswegen. Ja, das wäre genauso, wie wenn man jetzt bei Spider-Man einfach die Hauptfigur ändern würde. Schwachsinn. Als ob man das nicht getan hätte. Ironie ist was Tolles. Was? Ironie ist was Tolles. Ach so, ja. Ja, aber ich wundere mich gerade, dass wir bei Fluch der Karibik die ganze Zeit auf Spider-Man kommen. Ich wundere mich überhaupt, dass ich jemals auf Spider-Man komme. Ja, gibt es noch irgendwas zu dem vierten Teil zu sagen oder wollen wir irgendwie aufs nächste Thema lange, kommen? Lange darüber echauffiert und deswegen sollten wir jetzt ein anderes Thema aufsuchen. Gut, können wir vielleicht kurz sagen, also rätst du den Leuten reinzugehen, ja oder nein? Also wenn man totaler Fan der Fluch der Karibik-Reihe ist, dann muss man wohl reingehen, aber dann war man wahrscheinlich auch schon drin. Genau. Wer jetzt noch nicht drin war, dem ist es wahrscheinlich so egal. der braucht jetzt auch nicht mehr reinzugehen. Ja, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Irgendwie bei einem Film ist es ja so, man vergönnt ihm einfach so ein bisschen was. Von, ja, das blutige Rebig, der darf das auch mal machen. Aber irgendwann ist auch mal gut. Also jetzt nach dem dritten, jetzt auch noch nach dem vierten Teil. Wenn der fünfte nicht gut wird, ja, dann reicht es. Fandest du es dann auch so, dass erster toll, zweiter schlechter, dritter schlechter, vierter schlechter? Nein, der vierte war so schlecht wie der dritte, würde ich sagen. Aber der dritte war schon sehr schlecht, ja. Ich fand es nach der Reihe schlechter werden. Aha. Na gut. Der Produzent von Flute Karibik ist Jerry Bruckheimer. Wer ist denn eigentlich dieser Jerry Bruckheimer? Hey, ich glaube, dazu haben wir die Wahrheit über alles in 42 Sekunden. Nein, die Antwort auf alles. Die Antwort auf alles in 42 Sekunden Schnipsel bereit. Unglaublich. Lass ihn uns doch jetzt hier einspielen. Machen wir das doch. Oder reden wir noch lange, bis wir ihn einspielen und kündigen ihn so lange an, dass alle so viel... Ja, egal, spielen wir rein. Okay, jetzt. 13 Milliarden Dollar. So viel Geld soll Blockbuster-Produzent Jerry Leon Bruckheimer schon nach Hollywood gespült haben. Der Sohn von deutschen Immigranten wuchs in Detroit, Michigan auf und begann seine Karriere in der Werbung. 1975 produzierte er dann seinen ersten Thriller namens Fahrt zur Hölle, Liebling. In seinen Folgefilmen wurden schnell die Budgets größer und die Einspielergebnisse imposanter. Die Beverly Hills Cops, Top Gun, Armageddon, Pearl Harbor, Black Hawk Down und natürlich die mittlerweile 4 Pirates of the Caribbean Teile sind von ihm produziert. Auch im Fernsehgeschäft ist der heute 65-Jährige aktiv. So sind die weltweit erfolgreichen Serien CSI, CSI Miami, CSI New York und beispielsweise Cold Case nur einige seiner TV-Produktionen. Ja, in den 42 Sekunden haben wir ja jede Menge Filmtitel gehört, aber ich würde mal sagen, bevor wir auf die Filme von Jerry Bruckheimer zu sprechen kommen, würde ich erstmal sagen, was macht eigentlich so ein Produzent und was macht er quasi so am Set und was macht Jerry Bruckheimer denn so? Da hast du, glaube ich, irgendwas dazu gemacht. Ja, Produzenten, grundsätzlich sind die halt, also der Regisseur ist natürlich der einen Film dreht, aber der Produzent ist halt der drüber steht quasi, der sich darum kümmert, der organisiert, der erstmal den Regisseur einstellt. Also letztlich ist ja die Aufgabe eines Produzenten, er kriegt ein Buch oder so oder liest ein Buch und sagt sich dann, hey, das kann ja ein toller Film werden. Sucht sich dann einen Drehbuchautoren, der das umschreibt, der schreibt es dann um. Ja. Macht Sinn, oder? Mhm. Geht dann zum Verleih natürlich, sagt, hey, hier habe ich ein Drehbuch, ist nicht super. Dann sagen die, ja, hey, nehmen wir doch mal den Regisseur XY. Dann sagt der Produzent, yes, geile Idee. Und dann suchen die Hauptdarsteller aus und so weiter, dann macht der Produzent einen Zeitplan, dann dreht der Regisseur und ja, dann kümmert sich der Produzent dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen um das hinten raus. Und wie viel Einfluss so ein Produzent halt auf den Film letztlich hat, das unterscheidet sich ziemlich stark. Natürlich gibt es dann den Produzenten, also Jerry Bruckheimer gehört halt einfach zu den Produzenten, die das sogenannte Produzentenkino machen, das sich einfach anders, also es gibt, man unterscheidet quasi in Autorenkino und Produzentenkino. Autorenkino heißt halt, der Regisseur ist quasi wie der Autor bei einem Buch. Ein Autor bei einem Buch hat einfach komplette Deutungshoheit, kann schreiben, was er will, kann machen, was er will und so weiter. Und bei einem Autorenfilm wird halt quasi, ist dann der Produzent nur der das Geld liefert und organisiert, dass die Sets irgendwie bereit sind oder so. Und bei einem Autorenkino ist dann halt der Regisseur so der Verantwortliche davon und bei einem Produzentenkino steht halt der Produzent viel mehr im Vordergrund und sagt, hey, wir müssen das da und da drehen und wir haben jetzt das Set und wir haben jetzt den Hauptdarsteller und wir haben jetzt dies und das, wir haben jetzt so viel Geld und diese Szene machen wir nicht und die machen wir und das machen wir so und er verändert es dann halt nochmal. Also ist der quasi, übt einfach mehr Einfluss auf den ganzen Film aus. Und das ist grundsätzlich sowieso auch die Aufgabe eines Produzenten, dass er halt am Ende das Werk quasi an den Verleih übergibt und sagt, hey, das ist ein tolles Werk und er hat dann quasi die Verantwortung für die ganze Sache. Dann gibt es dann natürlich noch diese Unterarten, sieht man ja auch immer, Produzent steht dann da immer oder Producer und dann gibt es immer noch den Executive Producer, der ausführende Produzent. Was aber falsch ist, eigentlich die Übersetzung, weil es eigentlich eher geschäftsführender Produzent ist. Also das ist eigentlich der so am meisten, also eher das Geld dann liefert oder vielleicht die Idee am Anfang hatte und es dem eigentlichen Produzenten dann quasi verkauft oder dem Verleih. Der hat halt überhaupt keinen kreativen Einfluss dann auf den Film, sondern er ist nur der Ideengeber, ist quasi der, der am Anfang den Stein ins Rollen bringt, so ein bisschen. Dann gibt es noch den Line-Producer, der immer am Set ist und immer halt guckt und sagt, hey, nee, das können wir uns nicht leisten, das machen wir nicht so, das können wir uns anders leisten. Also der halt vor allem auch aufs Geld guckt bei den ganzen Sachen. Und dann ach, dem Sinne leisten, ich dachte so, das können wir uns nicht leisten wegen den Zuschauern, also das wollen die nicht sehen. Okay, nee, es geht um Geld. Okay. Der Geldmann. Und der hat halt dadurch schon ein bisschen kreativen Einfluss teilweise, aber eher auch nicht, sondern er ist halt auch nur so der Typ, der da rumsteht. Und dann gibt es dann noch den Associate Producer, der letztlich überhaupt kein echter Job ist, sondern das ist einfach, wenn sich jemand so besonders um etwas kümmert. Oder der, zum Beispiel der Hauptdarsteller, wenn der sich auch so ein bisschen sehr auf diesen Film einlässt und Verbesserungsvorschläge macht und so weiter, wird er teilweise dann als Associate Producer genannt. Das ist mehr so eine Ehrentitel. Und das ist so, wenn du jemandem keine Gehaltserhöhung geben willst, dann gib ihm einen Associate Producer. Hat irgendwann mal David Mamet gesagt. Wer immer das ist. Ja, und Jerry Bruckheimer ist halt einer, der immer seinen Film so ein bisschen eher seinen Fingerabdruck aufdrückt. Okay, also gibt es irgendwie so bei seinen Filmen, das sind ja jede Menge. 41 mittlerweile, glaube ich. Ja, gibt es da irgendwie einen roten Faden, der sich irgendwie durch die Filme durchzieht, also der quasi, dem man sagen kann, ah, da ist er wieder oder so. Bei Quentin Tarantino ist es ja zum Beispiel, dass er halt immer so den Film in Kapitel unterteilt und den unterschiedlich abspielt oder dass er in fast jedem Film immer selber irgendwie auftaucht. Ja, wobei Quentin Tarantino ist auch Regisseur. Das er heißt, ist auch Produzent bei manchen Filmen. Ja, aber Regisseur hat ja nochmal einen ganz anderen Einfluss. Der ist ja der Verantwortliche, egal ob es Produzentenkino ist oder Autorenkino, am Ende ist der Regisseur schon so ein bisschen, also der von dem Werk am meisten gemacht hat. Mhm. Der Produzent ist ja mehr so der den dann einstellt. Okay, ja, Tarantino ist oft auch Drehbuchautor. Bringt und so. Ja, also Tarantino ist da schon so ein bisschen der... Ja, ist ein schlechtes Beispiel, ja. Also so an solchen Szenen oder so kannst du jetzt den nicht erkennen. Was halt Bruckheimer ausmacht, ist, dass er grundsätzlich halt eher Filme macht, die Mainstream ansprechen, die jetzt nicht irgendwie besonders intelligent sind oder besonders anspruchsvoll sind oder besonders... Also es sind keine besonderen Filme, sondern es sind immer Mainstream-Filme, so der typische Hollywood-Producer letztlich. Mhm. Das war auch schon immer so. Und das will er auch so weitermachen, weil er sagt halt selbst von sich irgendwie, dass er nur die Filme macht, die er auch selbst gucken würde. Und am Ende ist ihm die Unterhaltung einfach wichtiger, als dass man jetzt aus dem Film was lernt, was ja auch okay ist. Ja, und er ist dann halt... Er macht dann halt so ein bisschen Weltuntergang und Armageddon und irgendwie Top Gun und für ihn ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die Hauptfigur ist dann wichtig und er befördert dadurch quasi auch immer die Karrieren auch von verschiedenen Typen. Stimmt. Will Smith von ihm quasi entdeckt. Ja, oder bei Bad Boys, ne? Ja. Oder hier der Transformers Regisseur Michael Bay. Ja. Ist auch von ihm quasi als Regisseur ja dann das erste Mal eingesetzt und mit ausführender Produzent. Leider. Und der hat sich dann auch verselbstständigt und so weiter. Also der leider. Magst du Transformers nicht? Nein, ich mag Michael Bay nicht. Ja. Jedenfalls, das ist alles, was man über Bruckheimer wissen kann und muss und sollte, darf. Ja, auf jeden Fall hat er ja auch Kultfilme gedreht. So Top Gun ist wahrscheinlich einer, den soll man sehen. Kommt übrigens nächstes Jahr eine Fortsetzung raus. Willst du da nicht das nachfragen? Der ist ja auch mit Tom Cruise, oder? ja, aber nur als Gastauftritt. Spielst du den Maverick da, ja? Absolut richtig. Dann, was ist dein Lieblingsfilm von Bruckheimer? The Rock. Auf jeden Fall. Also ist auch ein Film aus meiner All-Time Top Ten. Okay. Wir müssen generell irgendwann mal eine Folge über unsere Lieblingsfilme machen, glaube ich. Wenn es sich anfällt und es keinen Aufhänger gibt, machen wir eine Folge über unsere Lieblingsfilme. Ja. Da überschneiden sich auch ein paar. Also, ja. Ja, wobei wir dann überlegen müssen, wenn wir immer 2 Wochen vorher schon die Vorschau machen, vielleicht kommt ja in den 2 Wochen dann noch ein Cliffhanger. Obwohl, dann können wir das so als Füller, wenn ihr irgendwann mal hört, dass wir über unsere Lieblingsfilme reden, dann wisst ihr, wir haben für das nächste Mal kein Thema mehr. Es könnte sich dann aber vielleicht auch noch ändern, falls ein guter Aufhänger kommt. Genau, das würden wir dann in der nächsten Folge sagen. Aber nächste Folge haben wir auf jeden Fall ein Thema. Genau, kommen wir nachher zu. Genau, was man bei Bruckheimer, wie ich ja gesagt habe, der setzt so auf Mainstream und dass jeder irgendwie folgen kann und so weiter. Und das ist aufwendig produziert ist quasi. Ja, deswegen, er hatte auch immer Erfolg, das kann man auf keinen Fall widerlegen. Also nicht jeder Film war erfolgreich, aber allein Flug der Karibik natürlich und auch was er sonst so gemacht hat, waren viel Black Hawk Down, Pearl Harbor, viel erfolgreiches Zeug. Ja. Lustigerweise, letztes Jahr war er dann nicht mehr so erfolgreich, da hat er zwei Filme rausgebracht und mit Prince of Persia zumindest riesig beworben und alles. Hat ja eine riesen Kampagne vorher und der hat nicht so gezündet zumindest, da hat er so ein bisschen auf Sand gebaut. Was denn das Wort? Was für ein Wortspiel. und Duell der Magier ist dann komplett abgeschmiert. An der Kinokasse. Auch wieder ein Nicolas Cage-Film. Natürlich, wie es davon ja nicht genug geben kann. Ich glaube, darüber können wir niemals einen Podcast machen, weil es unmöglich ist, alle Filme von dem gesehen zu haben. Der dauert 5 Stunden, wenn wir über jeden Film auch nur 5 Sekunden reden. Der hat so viel gedreht. Aber je länger wir warten, desto mehr Filme kommen dazu. Quasi jede Folge von uns 2, 3 Filme. Schätzungsweise. Ja, er braucht Geld. Aha. Ja, also jedenfalls in der letzten Zeit war die Entwicklung so ein bisschen mäßig bei ihm. Natürlich holt es jetzt Pirates of the Caribbean 4 noch raus, so ein bisschen, aber natürlich, der vierte Teil wird auch erfolgreich, hat ja schon in der ersten, am ersten Wochenende 1,3 Millionen. Einwohner? Ach, wieso sag ich immer ein? Besucher. Ich, gesagt, ich weiß, aber seitdem sage ich es auch jedes Mal. Schon zweimal jetzt in dieser Sendung. Einwohner ist auch viel naheliegender bei Millionen. Jedenfalls, der wird wieder irgendwie erfolgreich sein, aber nicht mehr so erfolgreich halt wie der erste, zweite oder der dritte. Er wird nicht mehr 6 Millionen schaffen, vermutlich. Schätze ich auch, ja. Genau. Die anderen hatten ja 2 Millionen oder so in der ersten Woche. Ah, okay. Der nicht. Ja. Jedenfalls, Bruckheimer muss sich vielleicht entweder was Neues ausdenken oder mit 65 Jahren sagen, ich krieg den Mainstream nicht mehr. Genau. Ja. Aber wobei man auch sagen muss, dass er natürlich mit seinen Fernsehserien auch super Hits gelandet hat. Wobei ich CSI jetzt nicht toll finde. Der ist halt auch wieder Mainstream irgendwie, ja, oder? Ja. Also es ist halt einfach so, man kann es mal gesehen haben, es ist nicht wirklich toll. Ja. Es ist halt irgendwie jede Folge wie die andere. Es halt irgendwie so, es ist halt alles Popcorn-Kino, Popcorn-Fernsehen. Popcorn-Fernsehen. Popcorn-Fernsehen macht keinen Sinn, gell? Weil man isst kein Popcorn beim Fernsehen oder nur begrenzt. Flips-Fernsehen. Sehr schön. Ja, noch eine Sache, die unbedingt erwähnt werden sollte in einem Podcast über Flug der Karibik, ist natürlich diese unfassbar tolle Sache, dass der erste eben übersetzt wurde, Flug der Karibik. Der zweite dann aber plötzlich den englischen Titel Pirates of the Caribbean. Caribbean. So ist angeblich die richtige Aussprache, auch wenn ich immer anders gesagt habe, egal. Wie jetzt? Caribbean. Nicht Caribbean. Nein. Caribbean. Pirates of the Caribbean, Flug der Karibik 2. Genau. Und dann der dritte hieß dann nur noch Pirates of the Caribbean. Am Ende der Welt. Ja. War der unsicher. Ja, okay. Ja. Dann hat er noch einen zweiten Titel und der vierte dann auch bleibt in der Tradition. Also da ist Pirates quasi eine Einenglischung in einer Serie vollzogen worden. Ja. Unfassbar. Wobei ich mich da auch tatsächlich frage, warum übersetzt man heute generell noch Filmtitel? Weil, ich meine, Filmtitel werden immer... Weil jeder Englisch kann. Bitte? Weil jeder eigentlich Englisch können sollte. Ja, eben. Vor allen Dingen sind dann diese Titel, es sind Filmtitel. Die sagen meistens nichts aus, auch gerade bei Flug der Karibik. Also, Pirates of the Caribbean, Verzeihung. Der vierte Teil heißt Fremde Gezeiten. Ja, hat halt jetzt nicht so viel mit dem Thema im Film zu tun. Egal. Aber ich meine, Spieletitel... Ja, aber wenn man das drin lassen würde, Stranger Tides, dann würde keiner wissen, was Tides ist. Weil den kann man googeln oder so, aber das klingt meistens dann so schlecht in der Übersetzung. Du musst dir überlegen, die Filmtitel müssen ja vor allem für die Leute sein, wenn du einen Trailer gesehen hast, ist ja der Titel eh egal. Aber wenn du an der Kinokasse stehst und fragst dann den Typ an der Kinokasse, hey, was gibt's denn jetzt für Filme? Und dann sagt er, ja, es gibt Pirates of the Caribbean. Gott, Caribbean, Stranger Tides, dann steht da erstmal der 50-Jährige und sagt so, verstehe ich alles nicht. Oder auch irgendjemand anderes, weil das jetzt zumindest Tides und so ist, vielleicht nicht die Vokabel, die man als erstes gelernt in der Schule. Nee, aber ich meine, ist auch so irgendwelche Spiele, also für Xbox-Spiele und sowas werden auch nicht übersetzt ins Deutsche. Das heißt auch Halo Reach und nicht Halo erreichen. Oder Dead Space, ja, da geht's auch mehr ums cool klingen wahrscheinlich, statt, da weißt du ja auch vorher eher was über das Spiel, bevor du es kaufst. Das weiß man beim Film doch auch. Also ich gehe auch nicht. Es gibt Leute, die gehen, und dafür muss man einen schönen Titel machen. Vor allem will man halt einen Titel, womöglichst den jeder versteht erstmal, was ja irgendwie Sinn macht, und vor allem den jeder aussprechen kann. Und das finde ich dann schon okay, dass man es übersetzt. Dass es teilweise schwachsinnig ist, wie zum Beispiel bei X-Men First Class. X-Men Erste Entscheidung. Ja. Auf Deutsch, ja. Was eigentlich ist, mit erste Klasse? Ah, gut, das klingt halt schon wieder so ein bisschen Grundschulkinder, aber im Grunde ist es ja quasi das Richtige, weil der macht danach eine Schule auf und ja, so wahrscheinlich, weiter. Weil man, vielleicht hat man das so gedacht, weil bei First Class denke ich zumindest immer an so Flugzeug und ich fliege erste Klasse halt. Ich denke bei First Class an erste Klasse und dadurch an Grundschule. Ja? Ja. Aber das wäre dann richtig. Ja. Dann ist mein Gedankengang falsch, vielleicht wollte man den vermeiden. Kann sein. Erste Entscheidung, ja. Also ich glaube schon, dass die Leute sich da Gedanken machen, aber ob es immer notwendig ist, es zu übersetzen, ist halt die Frage. Aber so grundsätzlich habe ich da jetzt nicht das Riesenproblem mit. Ja, aber grundsätzlich, was ich gerne hätte, wäre mehr O-Ton-Kino. Es gibt's zwar, wir wohnen ja hier in Frankfurt, und da gibt's ja tatsächlich so, ab und zu werden auch Filme im O-Ton gezeigt, aber meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig. Wenn man mal guckt, in Polen zum Beispiel oder in Schweden werden die Filme gar nicht synchronisiert. In Polen schon. Was? Nö. In Polen so doch. Wie ich das gehört habe, nicht. Nee, schwer. Skandinavien überhaupt nicht, Niederlande nicht. Ah, richtig, das meinte ich. Dänemark auch nicht. Und da werden halt nur Kinderfilme manchmal synchronisiert, ansonsten mit Untertiteln. Ah ja? Das ist halt einfach eine ganz andere Kultur. In Deutschland synchronisiert man, in Spanien synchronisiert man anders. Vielleicht sollten wir da auch mal eine eigene Folge drüber machen. Über Synchronisation? Das finde ich total spannend, ja. Können wir machen. Ja, verschiedene Länder und so. Also das ist ja grundsätzlich, machen verschiedene Länder ja so, was wollte ich sagen? Die Synchronisation in verschiedenen Ländern. Ja, ist gut. Ja, warum, dass hat die Länder so, das nicht ja, machen? Ach so, ja, weil dann haben sich so eingebürgert. Ja, aber ich finde das irgendwie doof, weil ich finde, O-Ton-Kino macht immer noch mehr Sinn. Also, viele Filme machen im Originalton, sind doch irgendwie lustiger im Originalton und so weiter. Und für mich ist Harry Potter, die Synchronisation davon ist einfach grausam, weil ich diese Stimmen einfach überhaupt nicht abkann. Echt? Ja, also ich gucke Harry Potter einmal im Kino. Bist du aufgewachsen? Auf Deutsch? Ja. Nein. Hast du den ersten nie auf Deutsch gesehen? Was, so doch, im Kino, ja, fünf? Sicher. Was? Wo bist du denn? Nee, aber das, der Anfang, wenn du den Anfang auf Deutsch gesehen hast, dann geht's doch. Und ich finde, bei den großen Kinofilmen, da ist es auch gar nicht so sehr das Problem. Ich finde, bei Serien ist es ganz schrecklich, die Synchronisation. How I Met Your Mother nur auf Englisch gucken. Ja. Ja. Und wir grundsätzlich gucken, das ist toll. Egal. Ja. Wir müssen eine Folge über Sitcoms machen. Ja. Ja, über Serien generell auch mal. Uns fallen lauter Themen ein, ich schreibe sie mir mal auf. Das Problem ist, bei sowas kriegt man dann nie einen Aufhänger. Ah, egal, wir müssen mal von diesen Aufhängern wegkommen. Aufhänger sind. Aufhänger sind doch doof. Wir hängen uns immer zu sehr an den Aufhängern auf. Das ist nicht toll. bei dem Film, über den wir jetzt noch gerne sprechen würden, ist aber tatsächlich die Übersetzung gut gelungen. Genau, und klingt sogar besser als der Originaltitel. Also wir sprechen jetzt über der Staatsanwalt Nummer 1. Enemy of State. Enemy of the State heißt er. Of the State. Of the State heißt er im Originalen. Der schlägt dann gewissermaßen, der Film, so eine Brücke auf die nächste Folge, wo man am Ende ja auch wieder einen angeteasert kriegt, worum es da gehen wird. Ja. Worum geht's denn im Film? In der Staatsanwalt Nummer 1 geht es um Will Smith, der auf irgendwelche Umwege ein Paket bzw. ein Video zugesteckt kriegt, selbst aber erstmal gar nicht weiß. Aber dieses Video hat belastende Informationen für einen bestimmten Politiker. Und der tut natürlich dann alles, um an dieses Video dran zu kommen, nutzt alle möglichen Überwachungstechniken, alle möglichen anderen Techniken. Ja. Also auch Gewalt und in die Wohnung einbrechen und so weiter. Natürlich, er geht logischerweise übers Gesetz, weil er diese Macht hat, weil er einfach quasi alles über den Will Smith weiß. Und Will Smith muss eben flüchten, hat dann noch ein bisschen Hilfe und so weiter. Aber grundsätzlich ist es halt so ein, Will Smith rennt weg vor Bösmann. Ja. Vor dem bösen Wolf. Nein, nicht vor dem. Ja. Ja, das ist so quasi das, worum es in dem Film geht. Du hast ihn jetzt auch erst neulich gesehen? Ja. Ja, da kann man auf jeden Fall sagen, 98 ist der gedreht oder veröffentlicht worden. Mhm. Dafür ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache, so dass die da auch halt schon, also ich meine natürlich diese Dystopien und der Staat weiß alles und alles böse. Das wussten sie auch schon damals, als George Orwell 1984 geschrieben hat. Ja, okay. Aber da ist es zumindest schon mal mit so dem Handy und so. War da Handy, kamen die davor? Ich weiß als Track gar nicht mehr. Jedenfalls ist das Thema auf jeden Fall damals auch schon aktuell gewesen. Ist natürlich, wird immer aktueller. Genau. Und dafür ist der Film auf jeden Fall schon okay. Die Thematik greift da jetzt nicht so mega viel auf. Ja, ja. Es ist halt eine Verfolgungsjagd. Es ist halt, ja, es ist halt Action. Es ist halt so mit Verwandlung und so weiter. Und deswegen ist es Popcorn-Kino. Um es nochmal zu sagen. Mhm. Ja. An sich von der Story finde ich den Film wirklich gut, weil es einfach halt diese Überwachungsthematik ist halt was, was man, wo man irgendwie auch geschult werden muss. Und zwar jetzt nicht zwingend durch diesen Film, aber generell ist es ein Thema, über das man reden sollte. Und zu dem. Ja, da habe ich mich dann aber auch gefragt, so, wenn der Film einen dahingegen erziehen soll, ist es dann ratsam, da so diesen verrückten, total paranoiden Typi da reinzusetzen, der in seinem Bunker wohnt und irgendwie den dann gleich in die Luft sprengt, wenn der erste Hinweis kommt, dass er entdeckt wurde und so weiter. Das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben paranoid dargestellt. Da kannst du halt auch immer sagen, so, ja, sowas gibt es aber eh nicht und das ist Schwachsinn alles. Ja gut, das schon, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie so zum Nachdenken irgendwie anregt, der Film. Ja. Über diese ganze Wenn die falschen Leute zu viel Macht haben, ja. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, da kann man, ja, aber dafür ist dann die Story, ob man danach anfängt, drüber nachzudenken über das Thema, weiß ich nicht, weil ich habe davor halt auch schon so viel drüber nachgedacht. Deswegen weiß ich nicht, ob der Film einen, wenn man darüber noch keine Gedanken gemacht hat, dass man da groß anfangen würde nachzudenken. Aber ja, er schadet jedenfalls auch nicht. Genau. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein netter, kleiner, schöner Film. Genau. Zum Weggucken so. Ja, was gibt noch ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Und zwar, erstens höre ich ja gerne die Podcasts Bits und so und Fanboys. Tolle Podcast, muss man sagen. Kann man auch mal reinhören. Machte, glaube ich, aber trotzdem. Zwar wurde da jetzt in der letzten Folge gesagt, dass bei Amazon mehr E-Books als normale Bücher verkauft werden. Wir aber doch schon vor Wochen gesagt. Wenn ihr euch richtig erinnert, haben wir das vor 6 Wochen schon gesagt, und zwar in unserer ersten Folge. Und deswegen haben wir hier noch einen kleinen Tonschlüssel, um das zu beweisen, dass wir das gemacht haben. Und der kommt jetzt. Zumindest was Amazon-Verkäufe angeht, die E-Books mehr verkauft wurden als normale Bücher. So, habt ihr mal gesehen, war bei uns haben sie es zuerst gehört. Deswegen auf jeden Fall auch uns hören. Und das habt ihr mal gesehen, bei uns haben sie es zuerst gehört. Duzen wir oder siezen wir unsere Hörer? Habt ihr mal gesehen, bei uns haben, habt ihr mal, was hab ich denn gesagt? Du siezt. Ja. Haben sie es zuerst gehört. Ja, so schön. Ja, sagt man halt so, bei uns haben sie es zuerst gehört. Egal. Aber dieses, auch uns hören, bringen wir zu meinem nächsten Punkt, nämlich unser, wäre es ganz schön, wenn ihr irgendwie so ein bisschen Werbung für uns machen würdet, also ihr braucht keine Plakate aufhängen, aber mal kurz, könnt ihr tun, irgendwie bei Facebook posten, dass es uns gibt, weil da hat so jeder irgendwie 150, 200 Freunde. 5000. Oder das. Und ihr könnt auch euren Freunden von uns erzählen, die auch Podcasts hören, und dann freuen die sich und können das auch weiter erzählen. Ihr könnt es immer noch bei Twitter folgen, bei ein_abschalten. Wird uns freuen, dass darüber auch irgendwie so ein bisschen Feedback zu bekommen, wie wir euch so gefallen. Und ob wir totalen Schund reden oder nur ein bisschen. Das wollen wir, glaube ich, nicht wissen. Okay, dann sagt das nicht, aber ihr könnt es trotzdem followen oder ein bisschen Kontakt zu uns aufnehmen. Wurde auch schon getan. Ja? Ja. Von wem? Das sag ich doch jetzt nicht. Och Mann. Wieso weiß ich das nicht? Wenn Kontakt zu uns aufgenommen wäre, wäre es ganz schön. Ja, dann weiß es ja jetzt. Ja, okay. Dankeschön, lieber Kontakt. Bitteschön. Habe jetzt für ihn gesprochen. Gut. Facebook bringt uns genau auf das Thema für die nächste Woche. Nicht wahr? Da teasen wir jetzt gleich an. Ja, du könntest jede Sache sagen. Du könntest auch Google sagen oder PlayStation oder du könntest... oder die Bundesregierung. Oder du könntest auch Apple sagen, um bei den Fanboys zu bleiben. So wie mich. Oder die Bundesregierung. Naja, auf jeden Fall. Ist eigentlich der Titel Fanboys, bezieht er sich auf die Leute, die den machen, oder auf die Leute, die den hören? Oder alle? Sowohl als auch. Also es ist alles Fanboys. Also die Dominik Wagner und Martin Bittenauer sind Apple-Fanboys. Das heißt, sie eingetragen im Fanboy-Verein. Nein, aber sie haben quasi nur Apple-Produkte programmieren für macOS und iOS. Aha. Ja, und als Coding Monkeys heißen die da und so. Und was? Die Coding Monkeys? Hast du nie gehört? Hast du Carcassonne auf dem iPod? Nein. Das musst du aber haben. Das ist die beste App. Das ist Carcassonne, das ist toll. Das Spiel da, oder? Mhm, was mit den sechs Ecken? Ja, drei, vier Ecken, aber egal. Hä? Ach nee, das andere war Siedler von Catan. Ja, das ist was anderes. Nee, ja. Also das sind Fanboys, die... Hast du denn die spielen das immer, oder was? Nein, die haben das programmiert fürs iOS. Ach so. Wow, okay. Ja, und das ist schon nicht schlecht. Weil ich meine, so ein Riesenbereich. Und es war richtig gut programmiert, also das muss man auch mal echt sagen. Und sie können trotzdem ganze Sätze aneinander rein, ohne zu stottern oder was der das Hacker-Klischee sonst verlangen würde. Achso, ja, natürlich. Schwitzen sie denn wenigstens unter den Achseln? Oh Gott, können wir das schneiden? Ich weiß. Gut, und der Podcast richtet sich auf jeden Fall auch an Fanboys, weil die halt viel über Apple-Produkte reden und so weiter. Aber schön. Auch über anderen Quark. Wenn ich Apple nur so mittel finde? Kannst du ja trotzdem mal reinhören. Schalten wieder alle ab. Kannst du trotzdem mal reinhören, ist ja nicht schlimm. Ja, aber das ist Konkurrenz. Na gut. Ja, ich höre mal rein. Sehr gut. Dann kommt jetzt noch der Ausblick auf unsere nächste Sendung. Habt vielleicht schon erraten, worum es gehen wird. Der kommt jetzt gleich wieder im Abspann. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr. Haben wir nicht immer noch ein Ritual am Nee, haben wir nicht, gell? Nein, haben wir nicht. Deswegen komisch. Deswegen sage ich ja, gleich ich mal so voll, jetzt will ich immer. Kannst du mal aufhören und jetzt einfach mal abschließen? Ja, genau. Dann danken wir auch noch Nummer 3 für 6 leichte Kehrtwenden, eben als Intro und Outro genutzt. Vielen Dank. Und an Omnistatic für Clocks Tick Back. Ja, für unsere tolle Kategorie Die Antwort auf alles in 42 Sekunden. Und damit verabschieden wir uns dann auch. Ach, die Musik ist übrigens kostenlos und legal im Internet zu finden, bei zum Beispiel Soundcloud. Damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Leo Braun. Mein Name ist Andreas Peter und ich wünsche euch schöne 2 Wochen, denn dann werden wir uns wieder hören, wie immer sonntags runterladen oder so. Ab Mitternacht sonntags im iTunes-Feed verfügbar. Oder auch nicht beim iTunes-Feed, sondern bei einem anderen Feed eures Vertrauens. Viele Grüße, Adi. Auf Wiederschauen. Mindestdatenspeicherung, Consoligate und Facebook, wie die Bundesregierung und Firmen unser Leben überwachen. Ein paar Fakten, jede Menge geteilte Meinung und die Rückkehr von Marcel Hesse hört ihr in der nächsten Ausgabe von Einschalten, Abschalten.